tenne. Je mire träume ich ums Haus, lock die Häuser sind schön, lock das Leben mir heraus. Lock das Leben. Guten Morgen noch zu geben. mein letztes Wort. Ich lass den Lohn, so macht euch fort. Nein, es ist uns zu lang, an euer Mann. So hört doch nur, mein letztes Wort. Ich will fortan mehr Lohn euch geben. Hört nur auf mich. Geld will ich geben. Geld will er geben. Geld will ich euch und Wein auch geben. Wir sollen geben. Wir sollen geben. Thank you. mein Herz erbarme, das wohne selig wohl Brust am Brust. Das Meer gar geschwind, mein Meer verrinnen, bei dir um euch zu sehen, trat ich heraus. Kaum hörte ich die Klänge eurer Zimmer, die kühle Nacht verlockte mich aus schwülem Haus. Oh, wie beleidigt diese Geckenhüfte, auf Zauberkünsten möchte ich mich verstehen. Zum Nacht mit mich zu wandern, an deiner Brust. Schon von Verhauchen, schon von Verhauchen sprecht ihr unter mir. Mein Ohr sauset mit, ihr dauert mich, ja dauert mich. So deinen frohen Mund. Oh, wende nicht ab die süßen Augensterne. Vertrau mir, Liebste, und alles, alles ist wieder gut. Thank you. weiß gewandt, Bianca vielleicht. Doch wer ist jener dort? Der Wünsche stark. Er, ja, er soll mir sein Geld. Des Hortgetute und Fagottgebrum. Gewinzel, was getute, was gebrumme. Da bitt ich doch sie feiner auszudrücken. Diese feine Serenade ohne jeden Eigenrum ist durch aller Musen Gnade mein erfundenes Eigentum. Meine Bianca nur zu Ehren flöten diese Melodien. Dann lauf ich mir zu Wehren, packt euch schnell woanders hin. Seid ihr toll, soll ich mit Schlägen lohnen eure Dreistigkeit. In diesen Nächten alle Teufel los, soll niemals Ruhe werden. Flötentöne und vieles Zanken, blanke Degen gar. Wer seid ihr, sicher recht, Hortensio, zu dienen, ja? Was wollt ihr wieder hier? Ha, wieder eine Nachtmusik. Sagt, hab ich nicht diese ewige Musiziererei und auch mein Haus euch streng verboten. Doch scheint es, diesmal habt ihr euch die Pfoten verbrannt. Erlaubt, oh Herr. Erlaube nichts. Lucentio ist mein Name. Meinetwegen. Vincentio heißt mein Vater. Mir egal. Ist Pisas Meistermann. Hab nichts davon. Das Studium führte mich nach Padua. Das Studium so? Doch ging's nicht lang damit. Ich habe mir's gedacht. Oh, hält mich an, seit ich die reizende Bianca sah, war schnelle zu Ende mit dem Studieren eine Wonne Jubel ergriff mich da. Das reizende Kind, oh, gib mir den Schatz, wie will ich ihn finden. Oh, gib mir das Holde, das reizende Kind, oh, gib mir den Schatz, wie will ich ihn hüten, wie will ich ihn hüten. Ja, hüten, so wie der Widerbewind im Garten hütet die Rose Blüten. Da wird nichts draus, zuerst soll Katharine versorgt sein. Ihren Freiern ist mein Haus geöffnet, nun entschließt euch. Ach mein Gott, wie meint ihr? Nun, ich sehe schon, sie ist gut, jedoch bis sie verlobt, vermählt mit ihrem Mann mein Haus verlassen hat, denkt nur an Bianca nicht, die armen Mädchen. Einsam vertrauen ihre schönsten Jahre nicht, doch die Wissenschaften trösten sie, Ich zahle Lehrer, die gelehrte Ware auskramen sollen. Musik, Physik und Mythologie. Allein ich narr, was schwatz ich mit euch beiden? Ich geh zu Bett, der Morgen ist nicht fern. Euch aber rat ich, dieses Haus zu meiden. Was merkt euch, euer Diener, meine Herren? Sehr zu gratulieren ist euch mein Herr Studio. Euer schnelles Reüssieren macht euch vollmäßig froh. Kältchen war ich angetragen, warm Zügel mit Bedacht, um sie euch nicht anzujagen, euch für den Sieg gemacht. Nehmt sie nur, mich wird's nicht härmen. Überlegt es doch mit Ruhe. Wollt ihr musikalisch schwärmen, schlägt sie euch den Takt dazu. Angeschickt, warte, warte. Nun seht ihr, dass ihr Gäse will besiegt. Da kommt mir ein Gedanke. Mir kommt ein guter Ehre für die beiden Mädchen. Vater, oh Gedanke. Guter Einfall. Und ich an solch Schwaches fehlt in meinen Hoffnungsanker Gewinn. In meinen Hoffnungsanker Wind. Und das Leere. Beider Mädchen. In das Haus, man ist das Schlimmen. Guter Einfall, Prachtgedanke. Wenn ihr euch ist jede Schranke. Staunen sehen, wie des Glückes uns mir lacht. Ich auch lache, wer zuletzt lacht, lacht am besten, heißt nicht so. Ach, was euch so fröhlich jetzt macht, macht mich nächstens doppelt froh. Sollt am Hochzeitsmahl euch laben, wenn ihr wollt, ich lad euch ein. Wünsche vorgespeit zu haben, gerne wir dabei. Strahlen seht ihr dort mich wieder. Strahlen in der Jugendnetz. Schallen dann die Hochzeitslieder. Spiel ich heute Schluss. Doch jetzt will ich mich entfernen, leg ein Stündchen mich aufs Ohr, aufs Ohr. beiden Städten ihr entzwei. Das ist Petruchio, seine feinen Grüße kennt man von Mailand bis in die Türkei. Bist du Sortensio, ei, das nimmt mich wunder. Sie ist immer jung noch aus. Es freut mich sehr, dich hier zu treffen. Nieder mit dem Plunder. Doch sag mir, wo kommst du denn nur her? Das fragst du einen von den Sausewinden, die mich umbraust auf offenem Meer. Noch immer lebst du, scheinst uns still und flüchtig. Gott weiß es, nirgends macht der Ruhr noch Rast. Und doch denkt alles mich so hohl und nichtig, das Leben selbst, es war mir schon zur Last. Du bist doch reich, langweilig reich zum Ecke. Was tu ich nur mit all dem vielen Gold? Nichts widerstrebet dem gefüllten Säcke. Die ganze Welt nach steht in meinem Sold. Sind auch die Weiber alle dir so günstig? Die bringen Kurzweil, sonst sind sie gelangt. Ach Gott, wie wollen ich lieben so in einzig diese feine Welt verschönen. Find ich ein Weib, das geben wird ich mir, am trotz gar Kraft gewiss, sie gleiche dir, doch ist sie zänkisch, einer umso besser, ist widerspenstig gut, ich zähme sie, an eine Zunge schneidet wie ein Messer. Wann seh ich sie, wo, sag mir wo und wie? Kennst du all hier Baptista Minola? Es ist mir so, gewiss ich kannte ihn. Vor vielen Jahren hier in Padua besucht ich einst sein Haus. Und in den Sinn kommt plötzlich mir ein keckes, kleines Mädchen mit dunklen Augen, Katharina genannt. Das ist sie. Hey, wie sie sich mir entwandt. In kecken Trotz, als ich sie küssen wollte. Ihr ging's, wie's manchem Zeit ergehen sollte. Noch alle Freier jagte sie von hinnen. Mich kümmert's nicht, kehrt nur der Sehnsuchtbrand, sie zu besiegen und mich. Sie ist ein Weib für solchen Mann geschaffen, wie ich zu sein, die Fremen fang. Gesprungen hab ich alle Waffen, wie jemals Kriegeskunst versahen. Hab oft den Tod ins Angesicht geschaut, drum taugt kein sanftes Häubchen mir zur Braut. Ihr scheuchte der Leben, du und es freuen. Ihr Mut gebrüht den Schlummer nicht, der Feuer schlägt den Donner rein. Aber meine Lust, ihr blitzt mein Lieb. Mit Würfen kämpft ich, einmal doch der Fuß. Er öffnet sich, der Körper los. Ist besser brechen, ja besser brechen, als sich biegen, sich biegen, ja besser, besser brechen, als sich biegen. Was gehört.